Ich werde nie wieder sagen, Ich werde die Wurzel hart befunden. Ich werde die Wurzel hart befunden. Ich werde die Wurzel hart befunden.